Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge. Ich danke dir ganz konkret, dass du mit dabei bist, wie auch immer du mich gefunden hast. Vielleicht hast du gezielt nach meinem Podcast-Namen gesucht oder du hast einfach auf eine der automatischen Einblendungen der Folgen geklickt, die auf deiner jeweiligen Plattform angezeigt werden. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du deine Zeit mit mir verbringst und sage vielen, vielen Dank dafür und hoffe, es geht dir gut. Ich möchte heute auf ein Thema eingehen, beziehungsweise ein Thema gestalten, auf das ich heute während meiner Arbeit gestoßen bin, beziehungsweise ich wurde darauf gebracht. Und zwar, ich bin ja eigentlich Baby-, Kinder- und Familienfotografin, habe aber heute eine Hochzeit fotografiert. Das mache ich ab und zu, wenn ich es zeitlich einrichten kann. Und heute durfte ich eine standesamtliche Trauung begleiten. Und die Standesbeamtin hat, ich glaube, wirklich jeden im Raum zum Nachdenken gebracht. Sie hat nämlich eine Frage in den Raum geworfen, was bisher der schönste Tag deines Lebens war. Was war der schönste Tag bisher deines Lebens? War das ein Tag, auf den du dich schon ewig gefreut hast, den du dir in den Kalender eingetragen hast, von dem du weißt, das ist jetzt der Tag, der wird toll, weil das ist ein bestimmtes Ereignis, auf das ich mich freue oder ein bestimmter Anlass? Oder waren es Momente, wo du morgens aufgestanden bist und noch gar nicht wusstest, wie wird der Tag und auf einmal kam ein schönes Ereignis, an das du dich heute noch sehr, sehr gerne erinnerst und das dich mit purer Freude erfüllt? Sie hat dann gesagt, dass die schönsten Tage unseres Lebens meistens die Tage sind, wo wir einen besonders schönen Moment miterleben durften. Was das für uns ist und was uns da persönlich wichtig ist, das ist für jeden individuell. Diese Momente machen aber diese Tage zum schönsten unseres Lebens. Und so natürlich auch die Trauung des heutigen Tages für das Brautpaar. Das ist natürlich für das Brautpaar, und so soll es ja auch sein, der schönste Tag des Lebens. Ja, und ich habe dann ja sozusagen nochmal mehr bemerkt, mir wurde noch einmal mehr bewusst, wie wertvoll meine Arbeit ist. Alles, was wir erleben und erleben durften und die schönsten Momente, die wir einfach miterleben durften, die sind immer irgendwann Vergangenheit. Alles, was ich sogar hier sage, ist in der nächsten Sekunde auch schon Vergangenheit. Alles, was ich tue, ist in der nächsten Sekunde auch schon Vergangenheit. Und auch die schönsten Momente, die sind Vergangenheit. Wir haben die dann nur noch in unserem Herzen, Anführungsstrichen nur noch, oder in unserer Erinnerung. Und da ist es wichtig, dass wir etwas haben, das uns dabei hilft, dass diese Erinnerung immer lebendig bleibt, immer frisch bleibt, immer abrufbar bleibt. Ja, da kam mir der Wert meiner Fotografie nochmals in den Sinn. Ich darf die Bilder machen von den schönsten Momenten, auch heute von der Trauung, darf die festhalten und darf ein wenig die Zeit anhalten. Und das ist wirklich ein Vorrecht. Ich weiß nicht, ob das so jedem Fotografen bewusst ist, weil die Fotos, die ich heute mache, also alles, was heute an schönen Dingen erlebt wurde, gerät immer mehr in Vergangenheit, immer mehr, es bleibt irgendwann nur noch wirklich abrufbar in unserem Herzen und in unserem Kopf, in unserer Erinnerung also. Und umso länger dieses schöne Ereignis und dieser schöne Moment her ist, umso schwieriger wird es wirklich, sich an Einzelheiten und Details zu erinnern. Und hier kommt der Wert der Fotos ganz besonders zur Geltung. Wir haben mit Fotos immer vor Augen, wie der Moment war. Man konnte heute auch sehr gut sehen, dass vor der Trauung das Brautpaar, verständlicherweise natürlich, aufgrund von Nervosität sehr angespannt war. Man sah das an den Schultern und alles. Und hinterher hat man das gesehen, dass sie viel gelöster waren. Man hat das an der ganzen Körperhaltung gesehen. Und das sind so Kleinigkeiten, wirklich so Kleinigkeiten, sag ich mal, die man gar nicht mehr so in Erinnerung hat. Wenn ich Babys fotografiere, mache ich das ja so, also grundsätzlich bei jedem Termin mache ich das so, dass ich nach dem Fotoshooting die Kunden nochmal zu mir ins Studio kommen lasse und dann dürfen die sich die Bilder aussuchen. Die sehen dann die Bilder zum ersten Mal. Das ist ein sehr emotionaler Moment für die Kunden und auch für mich jedes Mal und dürfen dann ihre Auswahl treffen, was die nehmen, welche Fotoprodukte die nehmen möchten. Und dieser Termin ist immer ungefähr so 2-3 Wochen nach dem Shooting. Und wenn die dann zu mir kommen, dann sieht man schon das Baby, was ich vor 2-3 Wochen noch fotografiert habe, das sieht ganz anders aus. Es hat nicht mehr so ein babyhaftes Gesicht. Natürlich, also mit 3 Wochen hat's, also mit 5 Wochen dann hat's immer noch ein sehr babyhaftes Gesicht. Aber man sieht so ein bisschen, dass es das Babyhafte ganz, ganz, ganz schleichend verliert. Und die Eltern, die sehen das gar nicht immer. Die sagen auch, ja, findest du und so. Weil die sehen das Kind jeden Tag. Die sehen, das ist ja auch so, wenn mir gesagt wird, oh, ist dein Sohn groß geworden, dann denke ich immer, ja, echt? Also, man sieht das nicht. Man hat das Kind immer vor Augen. Man kriegt diese schleichende Veränderung, diese ganz, ganz langsam schleichende Veränderung nicht mit. Und wenn die dann ihre Fotos sehen und sich das angucken, was vor 2-3 Wochen an Fotos entstanden ist, dann sagen die immer, wow, ja, ich sehe jetzt, was du meinst und das ist der Wahnsinn. Und auch diese kleinen Härchen an den Ohren und dieser Flaum auf den Rücken, da konnten die sich in dem Moment schon gar nicht mehr erinnern, dass das Baby das ja da noch hatte. Und das ist 2-3 Wochen her. Und das sind wirklich so diese Details, von denen ich rede, die wirklich dann nur noch abrufbar sind in unseren Erinnerungen, wenn wir etwas haben, was uns hilft, das immer vor Augen zu führen. Und das sind Fotos. Und diese Fotos, die kriegen mit den Jahren immer mehr Bedeutung. Einfach weil dieser Moment, den wir erlebt haben, immer mehr vergangen ist. Immer schon, also schon ganz weit weg ist, schon ganz lange her ist, meine ich. Und wir das dann nur noch in Erinnerung rufen können oder vieles der Details nur noch in Erinnerung rufen können, indem wir uns die Fotos betrachten. Und dann gibt's ja auch so ganz viele Momente, wo man Familienshootings hat und ja, da sind dann mehrere Generationen zusammen und irgendwann lebt die ältere Generation ja leider dann auch nicht mehr und man hat dann wirklich nur noch diese Fotos und die Kinder, die vielleicht einfach zu klein waren, am Tag des Fotoshootings einfach noch zu klein waren, die freuen sich dann später, diese Fotos zu haben, zusammen mit ihren Urgroßeltern oder das Baby, was in den Armen der Urgroßeltern zum ersten Mal liegt. Also es gibt so viele Momente, an die man sich sehr, sehr, sehr gerne erinnert, aber dann keine Fotos hat. Ich weiß noch, also mein Sohn, ich habe ja schon viel fotografiert, wo er auf die Welt kam, aber nicht im heutigen Stil. Ich habe da noch ganz andere Bilder gemacht. Und jedes Mal, wenn ich Fotos mache für meine Kunden, dann denke ich immer, von meinem Sohn hast du jetzt nicht solche Posen, wie du die jetzt für die Kunden machst und so. Das hast du damals einfach noch nicht so gekonnt oder noch nicht so umgesetzt oder einfach noch nicht so verfolgt. Und ich vermisse dann diese Bilder. Und ich wünsche mir natürlich dann auch, obwohl ich jetzt hier in Anführungsstrichen auf hohem Niveau mecker, weil ich habe schon wirklich viele Bilder gemacht und hatte damals ja auch schon eine gute Ausrüstung. Aber ich möchte einfach mal verdeutlichen, wie wichtig das ist, diese Bilder einfach zu haben, weil umso länger her dieser Moment ist, umso mehr ersehnt man sich dann einfach, diese Momente sich anschauen zu dürfen. Das ist quasi wie so ein Tagebuch in Bildern. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Kunden, gebt das Geld nicht dafür aus, also wenn die ihre Fotos sehen und dann die Produkte bestellen, gebt das euer Geld nicht dafür aus, dass ihr digitale Fotos kauft, die dann auf irgendeinem digitalen Speicher landen und dann in der Schublade, sag ich mal, in Anführungsstrichen versauern. Ihr habt wertvolle Momente, ihr habt einen einzigartigen Wert, den ihr mit nach Hause nehmen könnt, den ihr auch euch immer wieder angucken möchtet. Und wenn ihr das tut, möchtet ihr euch nicht als Familie vor den Rechner quetschen, sondern wahrscheinlich mit einer Tasse Kakao und einem schönen Fotoalbum auf der Couch sitzen und in den Erinnerungen schwelgen. Und deswegen sage ich zu denen immer, investiert in Fotoprodukte. Es muss ja gar kein Fotobuch sein, das kann auch irgendwas sein, was man sich an die Wand hängt, eine Leinwand oder so. Zum Beispiel beim Familienshooting auch ganz schön, wenn die Kinder einfach diese Liebe zwischen Eltern und Kind sehen. Klar, die wissen, dass sie geliebt werden und so weiter, aber das ist nochmal was ganz anderes, das so zu sehen und diesen Moment festzuhalten und ihn an die Wand zu hängen. Wenn da Besucher auch kommen, also wenn die Familie Besuch kriegt von anderen Leuten, es strahlt einfach so die Einheit und Liebe der Familie von den Wänden. Und ich finde, das hat etwas ganz Besonderes, was total Harmonisches. Und deswegen sage ich immer zu meinen Kunden, investiert in Fotoprodukte, wenn ihr langhaltige Freude haben möchtet an dem Geld, was ihr investiert und an den Fotos, die ihr bekommt. Ja, und wie gesagt, ich wurde heute während der Arbeit nochmal so richtig darauf gestoßen, wie wichtig meine Fotografie ist, wie wichtig es ist, die Bilder festzuhalten und auf ewig diese Momente einzufangen für das Brautpaar, die da die Bilder jetzt nach den Flitterwochen auch auswählen werden. Ja, und vielleicht hörst du gerade zu, bist selber Mutter oder Papa oder du wirst Mutter oder Papa und du überlegst, ob du Fotos machen möchtest oder machen lassen möchtest, und da kann ich dir nur ans Herz legen, ja, mach das. Das Fotoshooting muss gar nicht bei mir sein, kann sehr gerne bei mir sein. Ich bin in Krefeld, Nordrhein-Westfalen, aber es kann auch bei jedem anderen Fotografen stattfinden. Hauptsache, es werden die Bilder gemacht, weil du wirst dich später ärgern, wenn es diese Fotos nicht gibt, glaub mir. Von mir gibt es ein einziges Babybild, da war ich ganz klein, da bin ich gerade erst auf die Welt gekommen. Und der nächste Sprung ist, da gibt's Bilder von mir, da bin ich 3 oder 4 Jahre alt. Davon gibt's aber auch noch nicht mal eine Handvoll. Die sind irgendwann alle während eines Umzugs verschwunden, diese Bilder. Und ich vermisse das so, in so einem Album zu blättern und zu sehen, wie sah ich als Kind aus und mit meinen Eltern zusammen Fotos und mit meinen Oma und Opas. Solche Bilder gibt es gar nicht. Und du wirst dich freuen, wenn du solche Bilder hast. Und diese Fotos, die werden immer wertvoller werden. Umso älter deine Kinder werden, glaub mir, du hast dann irgendwann nur noch diese Fotos, um diese Erinnerung lebendig in deinem Herzen zu halten. Und auch deine Kinder, die werden sich freuen, wenn es so eine Art Tagebuch in Bildern gibt, wo sie immer wieder durchblättern können. Du wirst solche Fotobücher auch irgendwann an deine Kinder weitervererben und ihnen das überreichen. Viele meiner Kunden bestellen aufgrund dessen auch direkt 2 Bücher, um eins für sich zu behalten, eins an ihre Kinder weiterzugeben später, weil die einfach möchten, dass diese Kinder diese Erinnerung, an die sie sich ja selber überhaupt nicht erinnern können, weil sie noch zu klein sind oder zu klein waren, in den Händen halten können, dass sie das selber immer wieder nachschauen können. Wie waren sie als Kind? Was war ihnen wichtig? Und womit haben sie gespielt? Wie sahen sie denn aus? Und einfach die Bilder als Familie zusammen, das ist so wichtig. Jetzt sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer meiner Podcast-Folgen. Hinterlasse gerne ein Feedback oder einen Kommentar auf iTunes. Und wenn du mich suchst und dir gerne meine Arbeiten mal anschauen möchtest, dann schau nach Bambini Fotografie Krefeld. Dort findest du mich bei Instagram und Facebook.